uns gehört der blaue Himmel, die Wolken und der Wind, uns gehört die grüne Erde, weil wir Fallschirmjäger sind. Wie Falken stoßen zur Erde wir nieder, die Schirme schwirren wie weißes Gefieder, um unsere Ohren pfeift der Wind. Wir fürchten Tod und Teufel nicht, weil wir Fallschirmjäger, Kameraden, weil wir Fallschirmjäger sind. Abgedrosselt die Motoren, das Ziel ist nicht mehr weit. Auf die Plätze, Fallschirmjäger, macht zum Sprung euch nun bereit. Wie Falken stoßen zur Erde wir nieder, die Schirme schwirren wie weißes Gefieder, um unsere Ohren pfeift der Wind. Wir fürchten Tod und Teufel nicht, weil wir Fallschirmjäger, Kameraden, weil wir Fallschirmjäger sind. Und steht einst am blauen Himmel ein Zeichen, blutig rot, greift der Feind nach unserer Erde, geht zum Leben oder Tod. Wie Falken stoßen zur Erde wir nieder, die Schirme schwirren wie weißes Gefieder, um unsere Ohren pfeift der Wind. Wir fürchten Tod und Teufel nicht, weil wir Fallschirmjäger, Kameraden, weil wir Fallschirmjäger sind.